Die Graham, die Evelyn, die Alice, die clevere Kat, die Corfu, halt. Die... Die Alice? Alice. Bernsteins Versprecher. Ein Päckchen für mich? Ich habe etwas für dich in der Hand und du hast etwas für mich in der Hand. Welch ein kurioser Zufall. Würden UNESCO und Alice sagen. Wirklich, kurioser und kurioser. Was zum Teufel ist denn mit dir los? Um wie viel Uhr legt die Alice morgen hier an, Captain? Um 4 Uhr nachmittags am nächsten Tag schob sich die SS Alice langsam an den Quai von Galveston heran. Derselbe vierschrötige, sommersprossige Matrose öffnete die Backbordluke und ließ das Fallreep herunter. An den Eisenpfeiler eines Lagerschuppens gelehnt, erblickte Felix von Ferne einen hochgewachsenen, elegant in weiß gekleideten Mann, der vom Quai auf das Fallreep zuschritt. Es war Maurizio Rossetti.